Mit dem Fachmann Uwe Behrens rede ich über China und da passt jetzt die Band China Crisis dazu, auch wenn China nicht in der Krise ist. Trotzdem, 8 Lieder, eine halbe Stunde, China Crisis, gute Unterhaltung. Wir beginnen mit einem Titel aus dem Gründungsjahr von Radio Marabu, wohl dem bekanntesten der Band, Wishful Thinking, 1984. Minuten. Radio Marabu. Oh, 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Winter is fading in a snow white haze. Fire's burning brightly in the night. Tragedy and mystery. Open your mind and you will see. From waterfalls I hear romantic calls. Feather in a ray of sunlight. Oh, Is inspired, no progress is made. alternative music. Yeah. Auf Radio Marabu in der kleinen Audiodatei Dr. Uwe Behrens. Im ersten Teil unseres Gesprächs kamen wir zu dem Schluss, dass du China liebst. Wenn du auf Vortragsreisen bist, wirst du kein Bild von China zeichnen. So erwarte ich das, was unsere Medienlandschaft entspricht, die ja mittlerweile China fast als Feindbild aufbaut im klassischen 50er-Jahres-Stil. Da fehlt ja mittlerweile nicht viel. Welches Bild von China versuchst du den Leuten bei deinen Vorträgen zu vermitteln? Ja, du hast das Stichwort gegeben, Feindbild, Feindbild China. Als ich aus China zurück nach Deutschland gekommen bin, 2016, nachdem ich schon mehrere Jahre in Rente war, habe ich dann festgestellt, dass hier in den deutschen Medien ein komplett falsches Bild über China verbreitet wird. Das hatte mich dann ein bisschen geärgert. Da habe ich mal im Neuen Deutschland Leserbriefe geschickt, dann auch mal einen Artikel dazu geschrieben. Und letztendlich habe ich während der Corona-Krise, Corona-Zeit, zu Hause sitzend mich entschlossen, mal etwas über China niederzuschreiben. Und da habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Feindbild China. Ich habe es hier in der Hand. Es sind zwei Bücher mittlerweile von dir erschienen, was wir alles nicht über die Volksrepublik wissen. Und das ist wieder genau das Stichwort, was wir alles nicht über die Volksrepublik wissen. Wir werden hier sehr, sehr einseitig informiert. Manchen reicht ja schon Volksrepublik als Feindbild. Ja. Leider ist das so. So, was ich über China berichte, ist eigentlich, dass ich erstmal versuche zu erklären, warum wir Deutschen, warum wir Europäer die Chinesen nicht verstehen oder China nicht verstehen. So, wir haben eine ganz andere Kultur, wir sind ganz anders zivilisiert, wir sind mehr oder weniger abendländisch, christlich zivilisiert. China komplett anders. China seit 4000 Jahren, kann man sagen, als Staat, oder an mehr als 2000 an ein richtiges vereintes Land nach dem ersten Kaiser, war immer ein säkulares Land. Ja. Oder ein säkularer Staat. Religionen haben nie eine Rolle gespielt. Es gab Religionen, aber sie waren nie staatsbestimmend. Und die Chinesen verstehen sich als Kinder der Familie, Kinder der Gesellschaft. Der Kaiser muss letztendlich für die Gesellschaft sorgen und muss für die Familie, muss für jeden einzelnen Chinesen sorgen. So heute auch die Gesellschaft. Der Staatspräsident ist praktisch oder hat praktisch die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es den Chinesen gut geht. Wenn es ihnen nicht gut geht, dann wird es Probleme geben und dieser Mann wird dann mehr oder weniger schnell abgelöst werden. So, dieses Verständnis haben wir überhaupt nicht. Das geht uns weit weg, das Verhältnis Person, Gesellschaft und Staat. So, darüber berichte ich in meinen Vorträgen. Dann versuche ich darzustellen, warum sich das so herausgebildet hat in den letzten Jahren. Bekannt ist diese 100 Jahre Demütigung ja. in China nach dem Opiumkrieg. Ja. Aber was ja dann viel weiter geht. Die Chinesen ja so oft betrogen worden von den westlichen Ländern, im Prinzip von den G7-Ländern. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte Qingdao an China zurückgegeben werden. Das war ja eine deutsche Kolonie. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte Hongkong zurückgegeben werden. Alles nicht passiert. Man hat Versprechen gemacht und sie dann nicht eingehalten. Das versuche ich darzustellen. Und dann gehe ich natürlich auf aktuelle Probleme in China heute ein. Und es gibt ja sehr, sehr viele Probleme, die bei uns sehr ja, einseitig, ich will nicht gerade sagen, absolut falsch, aber sehr, sehr einseitig dargestellt werden. Zum Beispiel lesen wir in unserer Zeitung jetzt ständig, Chinas Ökonomie, Chinas Wirtschaft schwächelt. Tja, ich kann mir nicht helfen. Natürlich, China hat in den 90er Jahren Zuwachsraten von über 10% gehabt. Dann in den Nullerjahren und in den folgenden Jahren ging die Wachstumsraten runter auf 7%. Jetzt hat China eine Wachstumsrate von 5% und was sich gegenwärtig in der chinesischen Wirtschaft abspielt, sieht es so aus, dass diese 5% eingehalten werden können. Und natürlich hat China riesige Probleme. Man muss sich das vorstellen. China ist von der Landfläche ungefähr genauso groß wie Europa, aber hat die doppelte Anzahl an Menschen. Und wenn man China sieht vom Nordosten, da sind sibirische Klimabedingungen und im Südwesten sind tropische Klimabedingungen. Und dementsprechend sind die Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich. Man hat 56 unterschiedliche Nationalitäten in China. Und ein Chinese aus Heilongjiang, der reagiert ganz anders als ein Chinese aus Südchina. Das muss alles zusammengebracht werden. Was sicherlich ein Interesse aller Chinesen ist, mehr Wohlstand zu bekommen. Und das ist mir für den zweiten Gesprächsteil wichtig, da einen Blick drauf zu werfen. Das ist ja unser wirtschaftlicher Gesprächsteil. Ja. Da gibt es also zumindest auch westliche Publizisten, wie jetzt Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche, die da sehr positiv berichten, dass China eine enorme Leistung geschafft hat, Millionen von Menschen in einen höheren, deutlich höheren Wohlstand zu versetzen. Und da würde ich dich gerne nachfragen, wie denn der Wohlstand wäre jetzt im Vergleich zu dem, was wir jetzt kennen, ich denke jetzt an Mittelstand, also jetzt nicht an blindwütigen Reichtum, zum Beispiel im Unterschied Stadt und Land, auch bestimmte ärmere Gebiete. Ich muss gerne dir gegenüber zugeben, wenn ich abends so die letzte Stunde die Nachrichten zusammenstelle für den nächsten Tag, lasse ich gerne so nebenbei so YouTube-Videos aus China auch laufen, von den Großstädten, von den Innenstädten, das sieht atemberaubend aus, also auch für einen Europäer, finde ich. Es gibt aber auch Filmchen von ländlichen Gebieten, wo das aber auch durchaus gut aussieht. Und das interessiert mich mal, wie das so ist. Das, ich glaube, interessiert auch unsere Hörer. Ja, das ist auch eine ganz, ganz, ganz interessante und spannende Frage. Also wenn man diese Großstädte nimmt, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Peking, ja, dagegen ist Berlin ein Dorf. Von der Größe allein. Ja, von der Größe, nein, auch von der Bausubstanz, von dem Leben in den Städten. Das sind hochmoderne, ich hätte jetzt beinahe gesagt westliche, aber das stimmt nicht, sind keine westlichen Städte. Das sind hochmoderne, hochzivilisierte Städte. Da hat man alles. Alle Arten Restaurants, alle Arten von Menschen, alle Arten von Unternehmen. Dann gibt es eine große Anzahl von Mittelgrößenstädte, also mit mehreren Millionen Einwohnern. Das sind für China relativ kleine Städte. Wie Berlin. Wie Berlin, ja. Die sich in den letzten Jahren auch sehr entwickelt haben, aber zu diesen Metropolen immer noch ein Unterschied. Und dann gibt es natürlich diese Kleinstädte. Und China hat den Anspruch, den Wohlstand für alle aufzubauen. Mhm. Und da hat China eigentlich gewaltige Fortschritte gemacht. Ich habe mir das persönlich ansehen wollen. Wir sind, meine Frau und ich, die ja Chinesin ist, im März, April bis Anfang Mai fast, also zweieinhalb Monate mit dem Auto von Peking bis in die südliche Provinz Guizhou gefahren. Diese Provinz Guizhou war immer die Armenprovinz in China. Ja. Und wir, speziell ich, wollte sehen, wie ist denn die Überwindung der absoluten Armut dort wirklich angekommen. Und was ich gesehen habe, hat mich absolut schockiert. Erstens, es gibt kein einziges Dorf in dieser Provinz ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne Straßenanschluss. Also alle Dörfer sind erreichbar. Zum Teil mit schwierigen Straßenverhältnissen, sehr eng. Für mich als Europäer zum Teil sehr, sehr schwer zu fahren. Obwohl, hier zu dir raus war es auch nicht ohne. Ja, aber es ist ein Unterschied. Guizhou ist eine bergige Region. Da fährt man über Bergstraßen, die sind gerade mal so breit wie im Auto und dann das in Serpentin. So ist es relativ schwierig, aber man hat es erreicht, dass alle Dörfer Anschluss haben und damit auch Versorgung haben. So, man hat es wirklich geschafft, durch den Aufbau der Infrastruktur, dass diese Kleinstädte, die Dörfer erschlossen wurden. Dann muss man sehen, China hat über viele Jahre ja diese Kampagne gefahren, die Armut zu überwinden und praktisch das Landleben zu wiederbeleben und dort Handwerk aufzubauen. Ich habe während dieser Reise solche kleinen, ich würde sagen, Werkstätten, Lehrwerkstätten gesehen, wo praktisch die Bäuerinnen aus entlegenen Dörfern eingeladen werden, um praktisch Handwerk zu lernen, also Weben zu lernen, dann zu färben und praktisch ein Kleinhandwerk aufzubauen, um Geld zu verdienen. Und das Interessante ist dann, dadurch, dass alle Dörfer mindestens 4G-Anschluss haben, wenn nicht gar 5G, werden diese Handwerkprodukte über das Internet verkauft, vermarktet. Und das klappt wirklich, das hat geklappt. Ich konnte mir das an mehreren Beispielen ansehen, wie sich so diese Dörfer über diesen Weg entwickelt haben. Und dann darf man nicht vergessen, dadurch, dass die Infrastruktur aufgebaut wurde und diese Provinz Guizhou eine landschaftlich fantastische Region ist, sind natürlich die Touristen interessiert. Und das ist auch ganz kurios, man möchte das kurz einflechten, das Rentenalter in China ist für Frauen 55 Jahre und für Männer 60 Jahre. Ja. Und 55-jährige Frauen in China, die Städterinnen zumindest, das sind alles noch sehr aktive, flotte Frauen. Die haben Geld und die wollen als Touristen China kennenlernen. Im eigenen Land. Im eigenen Land. Die reisen nicht mehr ins Ausland, die reisen jetzt in solche Regionen wie zum Beispiel Guizhou oder auch Xinjiang, dort wo die Uiguren leben, und wollen sich das dort anschauen. Xinjiang ist auch eine landschaftlich sehr, sehr reizvolle Provinz. So, die reisen dorthin und die bringen natürlich dann auch Wohlstand in die Dörfer. Da gibt es Hotels, da gibt es Restaurants, da gibt es Entertainment. So hat sich das wirklich in den letzten Jahren so entwickelt, dass man, und das kann ich mit gutem Gewissen sagen, keine absolute Armut mehr sieht. Das ist interessant. Du hast gerade die Uiguren angesprochen, die sind ja neben Tibet gerne Vorlage für westliche Propaganda. Ich kenne da auch Berichte aus China, die das differenzierter sehen. Kannst du in relativer Kurzform ein paar Worte dazu sagen? Ja, also erstmal ganz kurz muss man sagen, die Uiguren sind natürlich ein muslimisches Volk, ja. Relativ nicht zurückgeblieben, also rückständig gewesen im Vergleich zu den Han-Chinesen in Zentralchina. Und die Provinz ist wirtschaftlich sehr wichtig, auch für mich als Logistiker. Durch die Xinjiang-Provinz geht die neue Seidenstraße, die ganzen Eisenbahnanbindungen laufen darüber sehr viele Rohstoffe kommen. Also die Provinz hat eine große Bedeutung für die chinesische Wirtschaft. Deshalb hat natürlich die chinesische Regierung sehr viel Wert darauf gelegt, diese Provinz zu entwickeln. Es sind sehr viele Han-Chinesen in die Provinz gezogen und haben dort Industrie aufgebaut. Das hat zu Konflikten geführt zwischen der lokalen Bevölkerung und auch den Han-Chinesen. Und diese Konflikte wurden in den 90er Jahren schon, aber auch dann verstärkt in den 2000er Jahren von außen, ganz klar von Afghanistan, von den Taliban genutzt. Viele Separatisten sind dann von den Taliban ausgebildet worden. Da gibt es einen Wakhan-Kessel an der pakistanischen Grenze. Ich bin da hingefahren, an dem Wakhan-Korridor. Ich habe mir das da angeschaut. So, eine Region, die kaum erschlossen ist. Und solche separatistischen Bewegungen haben zu terroristischen Vorkommen geführt. Es hat sehr, sehr viele terroristische Anschläge gegeben. Und eines Tages hat dann eben die chinesische Regierung gesagt, jetzt Schluss damit. Der Tourismus muss absolut unterdrückt werden. Und das ist sehr massiv gemacht worden. Aber auf der anderen Seite hat man auch sehr stark investiert in diese Provinz und hat das Leben der Uiguren beeinflusst und ich würde sagen verbessert. Zum Beispiel war es ganz normal, dass die uigurischen Mädchen auf dem Land nicht zur Schule gegangen sind. Und in China gibt es eine 100%ige Schulpflicht. Dass die Mädchen mit 12 Jahren verheiratet wurden, mit 14 hatten sie schon das erste oder zweite Kind. Das war nicht mehr möglich. So, die Mädchen sind zur Schule gegangen und wollten dieses erste Kind nicht mit 14 Jahren haben. Das hat natürlich zu Konflikten geführt, zu vielen, vielen Konflikten, aber auch hat eine gewaltige Verbesserung des Lebensstandards mit sich gebracht. Und wenn man jetzt in Xinjiang in die großen Städte geht, Kashgar und Urumqi, dann sieht man da moderne Städte. Das ist ein gewisses Problem für die Erhaltung der uigurischen Kultur, kann man viel drüber diskutieren, aber ich glaube, das ist einfach der Lauf der Zeit. Man kann in so einer Provinz nicht eine Bevölkerungsgruppe leben lassen, die 200 Jahre zurücklebt. Ja, und du hast ja auch am Anfang gesagt, dass China ja eigentlich immer ein säkulärer Staat letztlich war. Ja, das spielt. Also das, ja. Okay, das ist interessant, der muslimische Glaube wird dort gepflegt, ja. Aber in den Schulen oder die Jugendlichen werden natürlich im Sinne Chinas erzogen und nicht im Sinne des Islams. Und die Jugendlichen können erst mit dem Alter von 18 Jahren in die Moschee gehen. Also sind alles Probleme, aber das sind Entwicklungsprobleme. Da würde ich mal sagen, wir sind ja in der DDR auch von einem einheitlichen Bildungssystem geprägt und haben das, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich auch nicht unbedingt als Nachteil empfunden, sind jetzt auch schon am Ende des zweiten Teils unseres Gespräches. Wir spielen jetzt wieder einen Musiktitel ein, von deiner Frau ausgewählt, den moderiere ich danach ab und wir kommen gleich zum dritten Teil. Einer der größten asiatischen Hits von Teresa Teng, ein Star von 1952 bis 92, lebend The Moon Represents My Heart, ein großer Hit in China 1977. 月亮代表我的心，你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。 轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有 深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。 Nach Spanien von Teresa Teng nach Mecano, Hijo de la Luna. Dès qu'il te sera né, celle qui pour un homme, son enfant immole, bien peu l'aurait aimé. L'une, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Hijo de la luna, d'un jeton cannelle naquit l'enfant, tout comme l'hermine, il était blanc. Ses prunelles grises, pas couleur olive, fils albinos de lune. Maudit sois-tu bâtard, t'es le fils d'un gaccio, t'es le fils d'un lafare. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? De la luna, le gitan se croyant déshonoré, couteau en main sa femme à la trouver. L'enfant n'est pas de moi, tu m'as trompé, je vois à mort, il la blessa. Et l'enfant dans ses bras, la colline il monta là, on l'abandonna. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Et le soir où l'enfant joue et sourit, de joie aussi la lune s'arrondit. Et lorsque l'enfant pleure, elle décroît pour lui faire un berceau de lumière. Et lorsque l'enfant pleure, elle décroît pour lui faire un berceau de lumière.